Wärst du nicht heilgeheim? Wärst du nicht Sternenheldennacht, du Blütenschmuck, du üppger Hain und du Gebirg voll ernster Pracht, du Vogelsang aus Himmel hoch, du Lied aus voller Menschenbrust. Wärst du nicht, was füllt denn noch in arger Zeit ein Herz mit mir?